An Minna von Friedrich von Schiller. Träum ich? Ist mein Auge trüber? Nebelt's mir ums Angesicht? Meine Minna geht vorüber, meine Minna kennt mich nicht. Die am Arme seichter Toren, blähend mit dem Fächer ficht, eitel in sich selbst verloren, meine Minna ist es nicht. Von dem Sommerhute nicken stolze Federn, mein Geschenk, Schleifen, die den Busen schmücken, rufen, Minna, sei gedenk. Blumen, die ich selbst erzogen, zieren Brust und Locken noch. Ach, die Brust, die mir gelogen, und die Blumen blühen doch. Geh, umhüpft von leeren Schmeichlern, geh, vergiss auf ewig mich, überliefert feilen Heuchlern, eitles Weib, veracht ich dich. Geh, dir hat ein Herz geschlagen, dir ein Herz, das edel schlug, groß genug, den Schmerz zu tragen, dass es einer Törin schlug. In den Trümmern deiner Schöne seh ich dich verlassen stehn, weinend in die Blumenzähne deines Mais zurücke sehn. Schwalben, die im Lenze minnen, fliehen, wenn der Nordsturm weht. Buhler, scheucht dein Herbst von hinnen, einen Freund hast du verschmäht. Die mit heißem Liebesgeize deinem Kuss entgegenflohn, zischen dem erloschenen Reize, lachen deinem Winterhohn. Ha, wie will ich dann dich höhnen? Höhnen? Gott bewahre mich! Weinen will ich bittre Tränen, weinen, Minna, über dich.